We're going to continue tonight. Wir machen heute weiter. With our series on discipleship. Mit unserer Serie über die Nachfolge. And we are now studying the habits of a disciple. Und jetzt geht es um die Gewohnheiten eines Jüngers oder eines Nachfolgers. And last week I had said that we would do the next three. Und letzte Woche habe ich gesagt, dass wir dann die nächsten drei durchführen But werden. It's not possible. Aber es erscheint mir nicht möglich. So instead of doing three sets of three, anstatt dass wir jetzt dreimal drei so ein Bündel immer we're machen, just gonna do each one individually. Werden wir einfach jeden Punkt einzeln abhandeln. Last week we talked about the most foundational habit you can have in your life. Letzte Woche haben wir über die ganz grundlegendste Grundlage in deinem Leben gesprochen. Listening to God. Diese Gewohnheit, auf Gott zu hören. I can do all these things that are supposedly Christian. Ich kann ja all diese Dinge tun, die man so als Christ tun sollte. But if I'm not listening to the Lord, wenn ich aber nicht auf den Herrn höre, my life is really of no value. Dann hat mein Leben eigentlich gar keinen Wert. In God's eyes. In den Augen Gottes. Like whatever I'm doing has no value. Egal, was ich tue, the es hat keinen Wert. Foundational habit I can have is having the spirit of Mary. Die grundlegendste Gewohnheit, die ich haben kann, ist diesen Geist der Maria zu haben. Versus the spirit of Martha. Im Kontrast steht zu dem Geist der Martha. Martha's running around. Die Martha, sie läuft herum. She loves the Lord. Ja, sie liebt den Herrn. But she's running around. Aber sie läuft umher. And the Lord says, Martha, Martha, you're bothered by so many things. Aber der Herr sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist so bekümmert um so viele Dinge. Mary has chosen the better part. Maria hat ihr das gute Teil erwählt. Because Mary was sitting at the feet of the Lord, listening. Weil ja Maria zu Füßen des Herrn saß und ihm zuhörte. Now in 2 Peter chapter 1, There's eight things that are mentioned in verse 5 and 6. Da gibt es acht Dinge, die da erwähnt werden in den Versen 5 und 6. That we need to add to each other. Das sind Dinge, die wir dazufügen müssen zueinander. And these are habits. Und es sind eigentlich Gewohnheiten. The first is faith. Das erste ist Glauben. And then is virtue. Dann ist es die Tugend. And then is knowledge. Dann Erkenntnis. Self-control. Enthaltsamkeit. Perseverance, Ausharren, Godliness, Gottseligkeit, brotherly love, Bruderliebe, and then agape love. Und dann die Agape-Liebe. But last week we talked about a ninth one that is in verse 1. Und letzte Woche haben wir dann über die neunte gesprochen, die sich eigentlich im ersten Vers findet. The fact that we have to receive faith. Es ist ja diese Tatsache, dass wir diesen Glauben empfangen müssen. Now tonight I want to talk about a second habit, which is faith. Heute Abend möchte ich über eine zweite Gewohnheit sprechen, das ist Glauben. We talked about this earlier in the summer. Und wir haben darüber schon zuvor im Sommer gesprochen. 2 Corinthians 4:13. 2. Korinther 4:13. The spirit of faith. Der Geist des Glaubens. Is to believe and confess. Ist zu glauben und zu bekennen. And this is our second habit. Und das ist unsere zweite Gewohnheit. To be a person who confesses. Eine Person zu sein, die bekennt. Not just anything, nicht einfach irgendetwas, but confesses what God has been telling them. Sondern vielmehr das bekennt, was Gott der Person sagt. I want you to turn to Mark chapter 10 with me. Schlag noch mal hin zu Matthäus Kapitel 10. We want to look at a very wonderful story, one of my favorites in the Bible. Und wir wollen uns eine wunderbare Geschichte da anschauen. Das ist eine der Lieblingsgeschichten in der Bibel. Mark chapter 10. Markus Kapitel 10. Starting with verse 46. Beginnend mit Vers 46. Then they came to Jericho. Und sie kommen nach Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Bartimäus, der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Verse 47. When he heard, und als er hörte, circle the word heard, kreist euch das ein, because everything is going to start from hearing. Denn alles beginnt ja mit dem Hören. When he heard that it was Jesus of Nazareth. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, he began to shout. Fing er an zu schreien. Circle the word shout. Umkreist das Schreien. Because everything is going to continue to happen as he shouts. Denn alles weitere passiert ja in dem Moment, wo er anfängt zu schreien. And he says, Jesus, son of David, have mercy on me. Er fing an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Now something about blind people, they have a very keen sense of listening. Sie haben einen sehr feinen Sinn, sie hören sehr gut. They've trained themselves to listen. Und sie haben sich darin geübt, zu hören. Had no choice. Sie haben ja keine andere Wahl. Now, I was at a conference one time and I was supposed to be in the front. Ich war mal auf einer Konferenz und ich hätte da schon vorne auf dem Podium and sein müssen. I had to go to the bathroom really bad. Aber ich so muss mal eben auf Toilette. I kind of snuck out and so I was supposed to be already in the front, so und ich hätte da schon auf dem Podium sein sollen. I'm coming down the hall. Und so gehe ich da den Weg entlang. And there's my blind friend. Und da kommt mein blinder Freund. And he's walking down the hall the same direction. Und er geht den gleichen Gang entlang in die gleiche Richtung. And he's got his stick and he's feeling his way down the hall. Und er ist so, er hat da seinen Blindenstock und versucht da den Gang entlang zu gehen. And I thought, I'm already late. I cannot stop and talk with my friend. Und ich habe mir so bei mich gedacht, naja, ich bin eigentlich schon spät. Ich kann eigentlich jetzt gar nicht mit ihm reden. I haven't seen him in a while. This will be a big conversation, so I'm just gonna sneak by him. Okay, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber das wird ein langes Gespräch. Also wird mich irgendwie an ihm vorbeischleichen. And I just snuck right by him, like. Ich habe mich an ihm vorbeigeschlichen. And then I went into the bathroom. Dann ging ich eben auf Toilette. About 30 seconds later, he comes bursting in. 30 Sekunden später, Tür auf, er kommt rein. He's a big guy and just boom. Er ist ein starker Mann. And I turned around and I said, "Hey, how are you?" Dreh mich um, er sagt, "Hallo, wie geht's dir?" And he said, "Hey, Pastor Rob." Er antwortet, "Hallo, Pastor Rob." "How are you?" Wie geht es dir? "I heard you walk by me in the hall." Ich habe schon gesehen, wie du an mir vorbeigelaufen bist, im Gang. Oh. Okay. Aha. He heard me. I was as quiet could be. Er hat mich gehört, aber ich war so still, wie ich nur sein konnte. And he was tapping his stick. Und er tastete umher mit seinem Blindenstock. We need to get into the habit of listening. Wir müssen uns diese Gewohnheit zulegen, zuzuhören. Blind Bartimaeus was listening. Der blinde Bartimaeus, der konnte hören. There was also another man with him. Da war noch ein anderer Mann mit ihm. According to the other gospel writers. Gemäß der anderen Evangeliumsschreiber. But Mark is focusing on this one person. Aber Markus, er konzentriert sich jetzt auf diese eine Person. Can we just close our eyes and just picture yourself blind for a moment? Kannst du dir das so vorstellen? Mach mal die Augen zu und stell dir vor, du wärst blind. You don't see anything. Du siehst nichts. You're sitting there begging. Du sitzt da, du bettelst. And then there's some noise. Und plötzlich ein Geräusch. And you say to your friend, "I hear something. You hear that? Yeah, sure." Hey, kannst du das hören? What does it sound like to you? Wie klingt das für dich? I don't know. It sounds like a wedding party or something. Das klingt irgendwie wie in der Hochzeitsgesellschaft. And it's getting bigger and bigger and bigger. Aber es kommt näher. Es wird immer größer. And you're thinking, "What is this?" And then they hear, "Hey, das? you walking by. Hey, what's going on?" Hey, du läufst vorbei. What's going Erzähl on? Mir, was ist da los? Oh, you don't know? No, I don't know anything. Na, ich weiß gar nichts. Jesus of Nazareth is coming. Jesus von Nazareth, er kommt gleich. He hears this. Er hört das. But he had been hearing something before already. Aber er hat zuvor schon etwas anderes gehört. Because in his statement, denn in dem, was er sagt, "Son of David, have mercy on me." Er sagt, der Sohn Davids, hab Barmherzigkeit mit mir. That title is the messianic title of the Christ. Sohn David ist ja der messianische Titel des Christus. David was the greatest king who ever lived in history. David war der größte König, der je gelebt hat in der Geschichte. Check the history books, everything was accomplished. It was unbelievable what God did through David. Prüft das nach in den Geschichtsbüchern. Alles, was er erreicht hat, ist einfach unglaublich, was Gott durch David vollbracht hat. And because of David's love for God, und wegen der Liebe Davids zu Gott, God promised him that through his seed versprach Gott ihm, dass durch seinen Samen would come an eternal kingdom. Ein ewiges Reich begründet würde. And the son of David became the title of this coming Messiah. Und Sohn Davids, das war der Titel dieses kommenden Messias, der dieses Reich begründet. And so there's all these people, all this noise. Und da sind all diese Leute, all diese Geräusche. And this one man, Bartimaeus, und dieser eine Mann, der Bartimaeus, who has been listening, der gehört hat, to somebody teach about the son of David, der jemand schon gehört hatte, der über den Sohn Davids gelehrt hatte. Maybe when he was begging near the temple. Vielleicht hat er das gehört, als er da in der Nähe vom Tempel war. Maybe near a synagogue. Oder vielleicht hat er vor einer Synagoge gesessen. Somebody was preaching about the coming Messiah. Und dort hat jemand gepredigt über den kommenden Messias. And then he makes the connection to Jesus. Aber plötzlich macht er diese Verbindung zu Jesus. And here's the Lord coming. Und da kommt der Herr. And we can't really grasp how this is going to hit the Lord. Und wir können das nicht so richtig verstehen, wie das den Herrn wirklich erfasst hat. But this is gonna shock Jesus. Es ist etwas, was Jesus förmlich schockiert. He's going to walk by and hear these words. Er geht da vorbei und dann hört er diese Worte. And it says in verse 49. Und da heißt es im Vers 49. But let's start with verse 48. Many rebuked him and told him to be quiet. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. That's what will happen when we have a confession from God. Das wird passieren, wenn wir ein Bekenntnis haben von Gott. Our own heart will tell us to shut up. Unser eigenes Herz wird uns da irgendwie sagen, wir sollen aufhören. People will get upset with us. Leute werden sich aufregen über uns. I mean, there was people that were mad at me because I would not confess that God's going to heal me immediately from my lung thing. Es hat Leute gegeben, die haben sich darüber geärgert, dass ich nicht direkt bekennen würde, dass Gott mich heilen würde wegen meiner Lungen. Because when I was in California walking the beach, denn als ich in Kalifornien war, dort am Strand, I asked God, da habe ich Gott gebeten. You tell me now. Bitte sag es mir jetzt. You tell me now how I should think about my lung condition. Bitte sage du mir, wie soll ich da denken über meinen Zustand meiner Lungen? I have my diary here. Ich habe hier mein Tagebuch. I will write down what you tell me. Ich werde niederschreiben, was du mir sagst. Before I could finish, bevor ich da abschließen konnte, I had this deep impression in my heart. Hatte ich einen ganz tiefen Eindruck in meinem Herzen. And I heard these words in my mind. Und ich hörte diese Worte in meinem Gedanken. Don't worry about it. Mach dir darüber keine Sorgen. I mean, it was so clear. I didn't have those words in my mind. Es war so klar und diese Worte hatte ich ja zuvor nicht in meinen Gedanken. I sat in a rock and I wrote them in the diary. Don't worry about it. Ich setzte mich auf einen Stein in Tränen und schrieb einfach rein, mach dir keine Sorgen. Some people don't like that. Es gibt Leute, die mögen das nicht. So I didn't worry about it. Aber ich machte keine Sorgen drüber. And I asked God for a verse. Und ich bat Gott um einen Vers. And God gave me, my grace is sufficient for you. Lass dir in meiner Gnade genügen. My grace is perfected in weakness. My strength is perfected in weakness. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwäche zur Vollkommenheit. And that was my confession. Und das war mein Bekenntnis. But someone said, you know, if you get healed like supernaturally in the moment, the church will explode with excitement. Jemand hat behauptet, wenn du in einem Moment geheilt wirst, die Gemeinde wird förmlich explodieren vor Freude und wachsen. Yeah, maybe. Ja, naja, but vielleicht. But it's not what God's telling me. Aber das ist nicht, was Gott mir sagt. So, sorry to disappoint your excitement. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt deine ganze Spannung und Aufregung irgendwie enttäusche. We can pray that you'll get sick. Or wir könnten auch beten, dass du vielleicht maybe if I breathe in your face enough. Und vielleicht, wenn ich dich nur genügend anhauche. You'll get sick, which can't happen anyway. Dann wirst du vielleicht krank. Then you can do that and we'll all praise the Lord. Und dann kann das mit dir so geschehen und wir werden den Herrn preisen. Everyone's got a different confession. Jeder hat ein anderes Bekenntnis. Because everyone's in a different situation. Weil sich jeder in einer anderen Situation befindet. I might go to the Word. Ich gehe vielleicht zum Wort. And be a very proud person. Und vielleicht eine sehr stolze Person. And not even realize it. Und ich erkenne das selbst gar nicht. And I open the Word and somehow supernaturally I fall to James 4. Und ich öffne das Wort und irgendwie übernatürlich gelange ich zu Jakobus Kapitel 4. James. Okay. Jakobus Kapitel 4. James. Jakobus. God resists the proud. Gott widersteht dem Stolzen. And gives grace to the humble. gibt aber Gnade dem Demütigen. Lord, why do I feel funny? I feel funny right now. Ja, irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch hier. Am I proud? Bin ich stolz? Are you talking to me? Sprichst du zu mir? Yeah, I am. Ja. Your attitude is one of pride. Deine Einstellung, das ist Stolz. You're self-willed. Du bist eigenwillig. Let's think about it. Lass uns ein bisschen drüber nachdenken. And you think, wow, I didn't know that. I'm sorry. Das habe ich nicht gewusst. Well, das tut mir leid. I've got a confession for you to be saying over the next 6 months. Ich habe ein Bekenntnis für dich, was du das nächste halbe Jahr so sagen kannst. God gives grace to the humble. Gott gibt den Demütigen Gnade. So you start confessing that. Und fang du an, das zu bekennen. Until it becomes a habit. Bis es zu einer Gewohnheit für dich wird. Until your unconscious mind is saturated with it. Bis dein Unterbewusstsein völlig damit gesättigt ist. I was going through a situation a while back. Also schon ein bisschen her. Da ist eine Situation. And it really, really bothered me. Really bothered me. Und das hat mich wirklich, also ziemlich bekümmert. And my stomach was hurting because it just bothered me. Und es war sogar, dass mein Magen schmerzte, weil mich das so sehr bekümmert hat. And every time I thought about it, my stomach hurt. Immer wenn ich drüber nachgedacht hatte, dann verkrampfte sich mein Magen. And I thought, Lord, I'm going to get an ulcer here. I don't want to think about this. Please, fill me with your peace. Ich bekomme ein Magengeschmier. Wie soll ich darüber dann denken? Kannst du mich nicht mit deinem Frieden erfüllen? No peace. Aber es kam kein Frieden. No peace. No peace. Ich hatte no keinen peace. Frieden. I went away into the Alps somewhere with my wife. We took a walk. So sind wir gemeinsam in die Alpen gefahren mit meiner Frau. Und wir haben einen Spaziergang gemacht. We took a prayer walk. Ein Gebetsspaziergang. And I said, God, please speak to me, please. Und ich habe gesagt, Gott, bitte sprich zu mir. Tell me how it is. Bitte sag mir das so, wie es ist. This anxiety. Diese Ängstlichkeit. Take it away. Nimm sie doch weg. And God spoke to me. Aber Gott sprach zu mir. He said, your anxiety is idolatry. Deine Ängstlichkeit, sie ist Götzendienst. I said, what? Was? Wait, what? Was? Your anxiety is idolatry. Deine Ängstlichkeit ist Götzendienst. You are more focused on the situation than you are me. Du konzentrierst dich mehr auf die Situation als auf mich. I will not give you peace until you repent of it. Ich werde dir keinen Frieden geben, bis du nicht davon umkehrst. I said, Lord, I've never read this anywhere. Herr, das habe ich noch nie irgendwo gelesen. I've never read a book on this or heard a sermon on this. Ich kenne da kein Buch drüber, keine Botschaft jemals darüber gehört. Okay. Aber okay. Then I repent of my idolatry. Dann bereue ich hiermit und tue Buße über meinen Götzendienst. I'm an idol worshipper. Ich bete an Götzen an. I worship anxiety. Ich bete die Ängstlichkeit an. Wow. Wahnsinn. An idol worshipper. Oh my gosh. Götzendiener. That's what I am. Ich bin ein Götzendiener. I repent. Also ich kehre um. And I kept repenting through the day. Und immer wieder und immer wieder habe ich es bekannt. When the pain came, I repented. Und immer wenn das kam, dann bin ich umgekehrt. By the end of the day. Und am Ende des Tages. The pain was gone. War der Schmerz weg. That had been there for months. Und dieser Schmerz war da seit Monaten. And God said to me, and I wrote it in my diary. Und Gott sprach zu mir, und er sagte, und ich habe es niedergeschrieben in meinem Tagebuch. Or in my journal. In meinem Tagebuch. I will never drive out anxiety with peace. Ich werde nie deine Ängstlichkeit mit Frieden austreiben. You drive it out with repentance. Du treibst es aus mit Umkehr. And I will fill the void with my peace. Und dann werde ich die entstehende Leere mit meinem Frieden ausfüllen. Now that was my situation. Das war meine Situation. My confession was. Mein Bekenntnis war dies. I repent. Ich kehre um. I repent. Es tut mir leid. I worship one God. Ich möchte nur einen Gott and anbeten. It's not anxiety. Und das ist nicht Ängstlichkeit. And our confessions are changing according to our situations. Und unsere Bekenntnisse, sie ändern sich entsprechend unserer Situationen. Blind Bartimaeus. Son of David, have mercy on me. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. It's amazing here in verse 49, it says, Jesus stopped and said, call him. Sehr erstaunlich in Vers 49. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. So they called to the blind man, cheer up, on your feet, he's calling you. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Now can we close our eyes for a moment and just picture this? Können wir eben mal die Augen schließen und uns das vorstellen? There's this huge crowd making so much noise. Da ist diese große Volksmenge und das ist so ein Krach. There's excitement everywhere. People are yelling and trying to touch the Lord. Überall diese Spannung und Leute rufen und sie versuchen den Herrn anzurühren. And this blind man gets up. Ja, plötzlich steht dieser Blinde auf. And he begins to yell out, son of David, have mercy on me. Und er schreit aus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Now imagine yourself in Africa somewhere. Stellt euch mal vor, ihr seid in Afrika. Where there's a lot of poor people. Und da gibt's dann eine ganze Menge von vielleicht armen Leuten. No computers, no nothing. Da gibt's sonst nichts. Just keine Computer, poor nichts. People everywhere. Überall sind Menschenmassen. And somehow you ended up there because somehow you're lost. Irgendwie bist du dort gelandet. Hast dich irgendwie verloren. And you're just kind of moving along with a few people. Und so läufst du und da sind ein paar Leute bei dir. But there's just crowds around you, just aber drumherum sind Mengen, thousands Mengen an Leuten. Of people saying, give me something, give me something. Und da rufen sie, gib mir etwas, gib mir doch. You're just trying to move along to, so that they don't crush you, and they're just everywhere, thousands of people. Versuchst du einfach irgendwie weiterzukommen, dass sie dich nicht zerdrücken. And you're from Austria. Und du kommst aus Österreich. And suddenly out of the crowd, plötzlich aus der Menge hörst du etwas. You hear, mein Sohn Österreichs. Mein Sohn Österreichs. Hilf mir. Höre, hilf mir. Ich liebe Österreich. Ich liebe Österreich. You would just like stop. Du wirst sofort halten, denken. Say what? Wie war das? Can you get that guy? Kannst du den mal holen? Bring him over here. Hol ihn her. And everyone stops and he's alle halten an. Er wird hergeführt. Who are you? Wer bist du? What do you want? I mean, was willst du von how did you mir? Learn to speak German? I mean, who are you? Wie kannst du Deutsch reden? It's a little bit like this for the Lord. Und ungefähr so ist das für den Herrn. Out of thousands of people, one person is gonna give him the title, call him by who he is. Von diesen Tausenden von Leuten, da gibt es diese eine Person, die ihn nennt, als der, wer er ist. And it's gonna stop Jesus right in his tracks. Und so stoppt er, direkt da, wo er geht. And he calls him. Und er lässt ihn rufen. And look what he says. Schaut mal, was er sagt. It says, throwing down his cloak, er aber warf sein Gewand ab. He jumped to his feet and came to Jesus. Sprang auf und kam zu Jesus. Now this is a little bit into next week's message. Und das läuft jetzt ein bisschen in die nächste Botschaft hinein, nächste Woche. Next week is the habit of doing. Nächste Woche werden wir sprechen über die Gewohnheit, etwas zu tun. The habit of being proactive. Die Gewohnheit, proaktiv zu sein. This Bartimaeus throws his cloak down. Bartimaeus. Er wirft einfach sein Gewand It's weg. Something a blind man would never, ever, ever, ever do. Das ist etwas, was ein Blinder eigentlich nie tun würde. Because that cloak is his home. Weil dieser Mantel, das ist sein Zuhause. It'd be like one of us saying, you're in your car and it says Jesus is calling you. Stell euch vor, also bist im Auto und Jesus ruft dich. And you just step out of your car, it's still in first gear, and it's just driving away. Da ist ein Auto, ist noch im ersten Gang, du steigst aus und das Auto fährt. And, and you're just walking away from it like, he did? He called me? Er hat mich gerufen. You just get right out. Like, steigst aus und weg bist. The car is just driving away down the street. Das Auto fährt weiter entlang der Straße. This man is so overwhelmed because he's so believing. Dieser Mann ist so überwältigt, weil er so voll Glauben in who ist. Jesus is. Er ist so überzeugt von dem, wer Jesus ist. He leaves his cloak. Er lässt sein Gewand zurück. In verse 51. In Vers 51. What do you want me to do for you? Und Jesus antwortete und sprach, was willst du, Jesus dass ich dir tun soll? Isn't that interesting? Interessant. Now the Lord obviously has been healing people everywhere. Also ganz offensichtlich hat doch der Herr überall Leute geheilt. He sees the man is blind. Und er sieht doch, dass der Mann blind ist. And he asks this question. Und doch fragt er diese Frage. Like as though blind Bartimaeus would have said, "Well, I'm looking for a haircut. Do you cut hair?" Als würde der blinde Bartimaeus dastehen und sagen, naja, eigentlich hätte ich gerne einen Haarschnitt. But you know, what it tells me? Aber wisst ihr, was mir das sagt? That the Lord has heard a most incredible confession. Der Herr hat einfach das wunderbarste Bekenntnis gehört. And he wants this person to keep talking. Und er möchte, dass er noch mehr sagt. Bring him here. Komm, bring ihn her. Like I am blown away. Also mich haut das förmlich um. Komm her. Yeah, komm. Okay. Komm. Hey, so tell me what you want. I mean, like I know, but tell me what you want. Sag mir, was du möchtest. I want to hear you talk. Ich möchte hören, wie du sprichst. It's like the same thing he did to the Syrophoenician woman, remember? Das gleiche, was er tat mit der syrophoenischen Frau. When she came begging for her daughter. Sie kam, sie bettete um ihre Tochter. And he said, "Well, I'm only here for Israelites." Nun, ich bin nur für die Israeliten gesandt. He was like playing with her. Er hat mit ihr gespielt. But Lord, and she called him the son of David. Und auch sie nannte ihn Sohn Davids. And then he says, "Well, you know what? It's like this. I don't give bread to dogs." Also, um dir das genau zu sagen, ich werfe hier mein Brot nicht vor die Hunde. It was like he just wanted her to keep talking. Er wollte einfach nur, dass sie weiterredet. And she comes out with this unbelievable confession. Und da kommt sie mit diesem unglaublichen Bekenntnis. That is now, you know, going to be through all of eternity. Und das wird ihr Bekenntnis sein für alle Ewigkeit. Yes, but the dogs eat the bread from the table. Aber Herr, essen nicht auch die Hunde die Brotkrümmen, die vom Tisch fallen? And the Lord says. Und der Herr sagt. Because of that. Deswegen. Your child is healed. Dein Kind ist it geheilt. Was the confession. Es war ihr Bekenntnis. Same thing here. What do you want? Was möchtest du? And the blind man said, "Rabbi." Und der Blinde sagte, Rabbi. But it's Rabboni. Rabboni. Only twice used in the New Testament. Es wird nur zweimal im Neuen Testament so verwendet. Mary Magdalene said it to him at the grave. Maria Magdalena sagt das zu ihm am Grab. And now blind Bartimaeus says it. Und da ist er hier, der blinde Bartimaeus. It means my Rabbi. Es bedeutet mein Rabbi. My Rabbi, I want to see. Mein Lehrer, ich möchte, dass du mir Sicht gibst. Go, said Jesus, your faith has healed you. Gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. You cannot separate your confession. Du kannst dein Bekenntnis nicht trennen. From your faith. Von deinem Glauben. If blind Bartimaeus didn't open his mouth. Wenn der blinde Bartimaeus seinen Mund nicht geöffnet hätte. Would he have gotten healed? Wäre er geheilt worden? No. Nein. If Moses didn't open his mouth. Wenn Moses nicht seinen Mund geöffnet hätte. And say, "Stand still and see the salvation of the Lord." Steht still und seht die Errettung des Herrn. Would the Red Sea have parted? Hätte sich das Rote Meer geteilt? No. Nein. If this woman filled with faith. Wenn diese Frau gefüllt mit dem Glauben. Didn't say, "Yes, but the dogs also get the crumbs off the table." Ja. Aber die Hunde, die fressen ja auch von den Brotkrummen, die vom Tisch fallen. Would she have been healed? Wäre ihr Kind, glaube ich, geheilt worden? No. Nein. What about the 12 spies who went into the land? Was ist mit den 12 Gesandten, die dann ins Land gingen? And they brought back a bad confession. Und sie brachten ja diese schlechte Bekenntnis zurück. Sure, the land is wonderful. Sicher. Das Land ist wunderbar. But there's giants. Aber es gibt Riesen. These people are huge. Diese Leute sind groß. They looked at us and like we were grasshoppers. Die schauten auf uns herab, als wären wir Grashüpfer. We walked by and they said, "Look at the grasshoppers." Wir sind da vorbeigegangen und haben gesagt, die Grashüpfer. We can't go in there. They'll eat us up. Wir können da doch nicht einziehen. Die werden uns einfach auffressen. Like we're bugs. Als wenn wir der Käfer wären. And Caleb said, "We are more than able." Caleb sagt aber, wir sind mehr als fähig. Would Caleb had gone into the promised land with Joshua if he didn't say that? Wäre Caleb mit Joshua ins verheißene Land eingezogen, hätte er dies nicht bekannt? No. Nein. It was his confession. Es war sein Bekenntnis. And what you confess is where you're going. Und was du bekennst, ist der Weg, den du beschreiten wirst. It doesn't matter how much faith you have in your heart. Egal wie viel Glauben du da im Herzen hast. If it doesn't find its way to your mouth, wenn es nicht den Weg findet, auch in deinem Mund, your car is running and it's in neutral. Dann läuft ein Auto, aber es ist im Leerlauf. Your first gear, Der erste Gang is confession. Ist Bekenntnis. Put the thing in, push the clutch in and shift it. Kupplung treten und dann rein mit dem Gang. Now there's so many confessions in the Bible. Und es gibt so viele Bekenntnisse in der Bibel. Think of when blind Bartimaeus said, "Son of David." Denk mal dran, als Bartimaeus sagt, Sohn David. Well, let's go back to David. Aber gehen wir mal zurück zum David. Who was David? Wer war David? David was the greatest king in history. David war der größte König in der ganzen Geschichte. He was a shepherd boy. Er war ein Hirtenjunge. With a great confession. Mit einem großen Bekenntnis. And he was the eighth son of Jesse. Und er war der achte Sohn vom Isai. And one day, eines Tages, he's with the sheep. Ist er bei den Schafen. But there's this battle between the Philistines and Israel going on somewhere else. Aber da tobt diese Schlacht zwischen den Philistinern und den Israeliten irgendwo anders. And the two armies are set up against each other. Und da sind diese beiden Armeen, die sich gegeneinander gestellt sind. And the Philistines have this champion with an incredible confession. Und da haben die Philister diesen Meister mit diesem unglaublichen Bekenntnis. And his confession is blowing away the armies of Israel. Und sein Bekenntnis ist wischt da die Armeen der Israels weg. He's coming every morning. Jeden Morgen kommt er. Into the valley. Hinein in das Tal. Give me a person. Gib mir eine Person, to fight with me. Die mich bekämpfen kann. If he defeats me, we will serve you. Wenn er mich schlägt, dann werden wir euch dienen. If I kill him, you serve us. Wenn ich ihn aber umbringe, dann werdet ihr uns dienen. Every morning. Jeden Morgen. First day, second day. Ersten Tag. Zweiten Tag. 20 days later. 20 Tage später. 30 days later. 30 Tage später. 40 days later. 40 Tage später. And God had enough. Und Gott hatte genug. And God sent Jesse to get his son. Und Gott sandte Isai, auf dass er seinen Sohn holt. 16-year-old boy. Ein 16-jähriger. We're going to send someone to this battle who's got a confession. Wir werden da jetzt jemanden auf das Schlachtfeld senden, der ein Bekenntnis hat. And there's not a soldier on the whole side of Israel who's got a confession. Und in ganz Israel gibt es keinen Soldaten, der dieses Bekenntnis dann ausspricht. Including the king. Und er schließt den König ein. But a shepherd boy does. Aber ein Hirtenjunge, er hat das. Because it's become a habit with him. Weil es für ihn zur Gewohnheit geworden war. So Jesse says, look, take this stuff to your brothers. They're fighting over there on the other side. Isai sagt, komm, nimm mal da den Korb und bring ihn hin zu deinen Brüdern. Die kämpfen da drüben. And hurry. Und beeil dich. And he runs and runs. Und so rennt er. And he gets there. Und er kommt an. And army against army, like, wow. Und da sind sie Armee gegen Armee gestellt. Wow, I've never seen so many soldiers in my whole life. Ich habe mein ganzes Leben noch nie so viele Soldaten gesehen. Wow, cool. Wahnsinn, wow. Oh boy. Hey, jetzt was wow. Los. And then suddenly Goliath comes out. Aber plötzlich kommt Goliath hinaus. 3 meters high. 3 Meter hoch. Give me a man. Gib mir einen Mann. Now, yes. You bunch of cowards! Ihr Feiglinge! Nobody can fight me! Niemand kann mit mir kämpfen. David's listening for someone to respond. David schaut und hört, ob da jemand drauf reagiert. Who is this uncircumcised jerk? Wer ist dieser unbeschnittene Kerl da? Mistkerl? He's going to say this to the armies of God and nobody's going to respond? Er sagt das gegenüber den Armeen Gottes und niemand reagiert. How much will the king give for the guy who kills this guy? Wie viel bekommt der diesen Mann umbringt? How much? Anybody know? Was gibt ihm der König? Anybody know how much the king will give? Also was wird der König dem geben? Anybody? He's saying it so much. Er sagt das so oft. He's saying it over and over immer, and over. Immer und immer wieder. It finally gets back to the king. Schließlich gerät das Wort zum König. There's someone down there who keeps asking how much you'll give him if he kills him. Da gibt es jemand da unten, der fragt, lässt fragen, wie viel gibst du ihm, wenn du den Goliath umbringst? Bring him up here. Dann bring ihn doch her, bitte. What do you think? Get him up here. Na los, bitte schon. And Saul's probably waiting for this humongous son of somebody who he never saw before. Und der Saul, der wartet darauf, dass da dieser große Sohn von irgendjemand kommt. I am the eighth son of Jesse. Ich bin der achte Sohn vom Isai. I am 4 meters high. 4 Meter hoch. I will kill him. Ich werde ihn umbringen. With one hand. Mit einer Hand. And suddenly this shepherd boy walks in. Plötzlich kommt aber dieser Hirtenjunge. Excuse me, I'm waiting for somebody. You need something? Entschuldigung, also eigentlich warte ich auf jemand anders. Brauchst du was? Yeah, I'm here to kill a giant. Ich bin hier, um einen Riesen zu töten. Can you explain this to me? Kannst du mir das erklären? Well, it's kind of like this. Also, das ist irgendwie so. I've just kind of developed this habit. Ich habe da diese Gewohnheit mir zugelegt. You know, first started with a little dog. Ich habe erst mit einem kleinen Hund begonnen. He was barking at the sheep, so I kind of knocked him with a rock. And then it turned into a fox. Der hat immer die Schafe ausgebellt. Came a coyote. Then it was a bobcat. And then it just became a habit, you know. And then finally it was a lion and a bear. And dann war es ein Löwe und dann ein Bär. I killed them with my hands. Ich habe ihn umgebracht mit meinen Händen. I mean, I can take this guy out like nothing. I mean, it's also ich werde mit dem Schlitten fahren. It's almost like unconscious, you know. Das habe ich so drin. I mean, it's not going to be a problem. Kein Problem. So David goes to the battle. David geht zur Schlacht. And Goliath comes out with this confession. Und Goliath, der kommt raus mit diesem Bekenntnis. Like, who are you? Wer bist du? What is this? Was ist das da? Your bird feed. Du bist doch Vogelfutter hier. Really? Wirklich? You come to me with a sword and a spear. Du kommst zu mir mit einem Schwert und einem Speer. I come to you in the name of the God of Israel. Ich komme zu dir im Namen des Gottes Israels. And today. Und heute. He's going to deliver you into my hand. Wird er dich mir und meinen Händen ausliefern. And I'm going to take off your head. Und ich werde dir den Kopf abschlagen. And I'm going to feed it to the birds. Und ich werde es verfüttern an die Vögel. And I'm going to feed all this whole army to the beasts of the field. Und die ganzen Armeen hier werden vorgeworfen werden den Tieren zum Fraß. And all the world will know. Auf dass die ganze Welt wissen möge. That there's a God in Israel. Dass es einen Gott in Israel gibt. And this army here will know. Und diese Armee hier wird wissen, this army will know diese Armee that wird God wissen, does not deliver with sword and spear. Dass Gott nicht befreit mit dem Schwert oder mit dem Speer. Because the battle is the Lord's. Denn die Schlacht ist Sache des Herrn. And he will deliver you into my hand. Und er wird dich meinen Händen überliefern. Now we go into next week's message a little bit. Jetzt kommen wir zur Botschaft von nächster Woche. The giant got up. Der Riese, and der some, setzt sich in Bewegung. Some of my favorite words in the Bible. Und das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. And David ran at the giant. Und David, er rannte auf den Riesen zu. He followed his confession with a proactive action. Er folgte seinem Bekenntnis mit einer proaktiven Tat. And he took this sling out. I love to see this, you know. Ich möchte das einmal sehen. One of the things I'm going to watch when I get to heaven. Put it on slow motion. Zeitlupe. And here's Goliath, you know. Das ist Goliath. Coming out of his head, you know. Da kommt es. And in that last second, he sees it, you know, and his eyes are going just for a second. And there's Goliath, like, oh. And all the Philistines are like, oh. Everybody's got their mouth open, like, oh. And Goliath is just kind of staggering, like, and he just kind of keels over. And all this dust kicks up. Es staubt nur. And David goes over to him. David geht zu ihm rüber. His muscles flexing. Er spannt die Muskeln. Pulls out the sword. Nimmt das Schwert. Lifts it up to heaven. Hebt es zum Herrn. And cuts off his head. Schlägt den Kopf ab. And his neck was so thick. Und sein Hals war so dick. I'm sure it took about 1 minute. Ich glaube, er hat eine Minute gebraucht. And all these Philistines are like. Alle schauen nur. And then David picks up the head with two hands, like. Dann nimmt David den Kopf mit zwei Händen. Glory to the Lord. Ehre sei dem Herrn. If David didn't make the confession. wenn David nicht dieses Bekenntnis abgelegt hätte, would he have killed Goliath? Hätte er Goliath umgebracht? No. Nein. Would he be king of Israel? Wäre er König von Israel? No. Nein. We should learn from their confessions. Wir sollten von diesen Bekenntnissen lernen. I'll end with one other great confession. Ich möchte mit einem weiteren großartigen Bekenntnis abschließen. Before I do, I'll just ask this question. Aber bevor ich das mache, möchte ich diese Frage stellen. Would the three Hebrew boys been delivered? Wären diese drei hebräischen jungen Männer if they didn't say to King Nebuchadnezzar, gerettet worden, hätten sie nicht zum König Nebukadnezar gesagt, you can throw us in the fiery furnace. Du kannst uns da in das Feuer werfen. Our God is able. Aber unser Gott ist fähig. Now, a last confession. We can all memorize this one. This is fantastic. Und ein letztes Bekenntnis. Wir können das alle auswendig lernen, denn es ist fantastisch. And see if you know who it is. Und schaut mal, ob ihr wisst, wer das ist. What shall we say then? Was sollen wir nun sagen? If God is for us, wenn Gott für uns ist, who can be against us? Wer kann gegen uns sein? Who will bring charge against God's elect? Wer kann eine Anklage erheben gegen Gottes Auserwählte? It is Christ who justifies. Es ist ja Christus, der rechtfertigt. Who can condemn us? Wer kann uns verdammen? Christ died. Christus starb. Christ rose. Christus ist auferstanden. Christ is seated at the right hand of the Christus Father. Christus thront zu Rechten des Vaters. Christ is the one who intercedes. Christus ist der, der Fürbitte hält. So what can separate us from the love of Christ? Also was kann uns trennen von der Liebe Christi? Shall hardship? Härten? Shall distress? Schmerz? Shall persecution? Verfolgung? Shall famine? Hungersnot? Shall nakedness? Nacktheit, Blöße? Shall danger of dying? Todesgefahren? Shall the sword? Das Schwert? No, in all things. Nein, in allem. We are more than conquerors through him who loved us. Sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. This was the Apostle Paul. Das war der Apostel Paulus. And he ends it by saying this. Und er schließt damit ab, indem er sagt, I am convinced. Ich bin überzeugt. Now this was his confession. Das war sein Bekenntnis. I am convinced. Ich bin überzeugt. That neither death, dass weder Tod, nor life, noch Leben, nor angels, noch Engel, nor demons, noch Dämonen, or things present, noch gegenwärtige Dinge, or things future, noch zukünftige Dinge, no powers, keine Mächte, no creature, keine, no height, kein Geschöpf, no depth, nichts Hohes, nothing nichts can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nothing. Nichts. Where is our confession today? Wo ist unser Bekenntnis heute? What you confess is where you're going. Was du bekennst, ist der Weg, den du gehen wirst. Make it a habit. Mach es zur Gewohnheit. Of confessing. Zu bekennen. What God is telling you to. Und zwar das, was Gott dir sagt. I just started a new habit. Ich habe eine neue Gewohnheit mir zugelegt. And that habit is that the last thing I do before I go to sleep is I read a chapter of the Bible. Das letzte, was ich mache, bevor ich zum Bett gehe, ich lese ein Kapitel in der Bibel. And the first thing I do in the morning. Und das erste, was ich am Morgen tue, before I go to the bathroom, bevor ich auf Toilette gehe, before I greet my wife, bevor ich meine Frau grüße, before I drink a glass of water, oder ein Glas Wasser trinke, before I check an SMS, oder vielleicht ein SMS mir anschaue. First thing, I just sit on my bed. Ich setze mich auf mein Bett. I take that same chapter. Nehme das gleiche Kapitel. And I say, Lord, ich sage, Herr, speak to me for this day. Sprich zu mir für diesen Tag. I'm listening. Ich höre dir zu. I want to do this the rest of my life. Und ich möchte das machen. Für den Rest meines Lebens. Do you know why? The day gets filled so fast. Wisst ihr warum? Der Tag erfüllt sich so schnell. Oh, I'll do this in a moment. Yeah. Ein kleiner Moment, werde ich schon machen. If any important emails came in. Oh, my goodness, they're waiting. Die warten auf mich. Okay, where's the Bible? Oh, no. Yeah, I'll get right to it. Okay, right to it. As soon as I dress. Yeah. And I'll get right to it. Duschen noch. Phone rings, SMS. SMS. And you know what? You just don't spend any time. And pretty soon it's 15 hours later. Sehr bald. 15 Stunden sind vergangen. And you think, und du denkst dir, I wasn't listening. Ich habe gar nichts gehört. And if I'm not listening, und wenn ich nichts höre, I have nothing to confess. Dann habe ich nichts zu bekennen. That is from the Lord, relevant for my life. Was ja vom Herrn kommt und wirklich dann relevant ist für meine Lebensumstände. Shall we pray? Sollen wir beten? Lord Jesus. Herr Jesus. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. And they don't know you. Und sie kennen dich nicht. If you die tonight, wenn du heute sterben würdest, where will you go? Wo würdest du hingehen? This is the most important thing you can ask yourself. Das ist die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst. John the Baptist confessed. Johannes der Täufer hat bekannt. This is the Lamb of God. Dies ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. A loving God. Einen liebenden Gott. Please help me. Bitte. Speak those words. Speak words to God. Sprich einfach zu Gott. Speak them quietly. Einfach im Stillen. Just say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. Come into my life, please. Komm in mein Leben, bitte. Wash me clean. Reinige mich ganz rein. Through the blood of the cross. Durch das Blut Christi. Let's all just take a moment and think about something. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und denken wir mal nach. What's my confession like? Wie ist mein Bekenntnis? Is it negative? Ist es negativ? Is it all about the bad things in my life? Dreht es sich dann nur um schlechte Dinge in meinem Leben? How terrible my job is? Wie schrecklich meine Arbeit ist? Terrible school is? Meine Schule? How terrible I am, the way I look? Wie schrecklich ich selbst bin oder wie ich vielleicht ausschauen mag? How terrible my family is? Und meine Familie, schrecklich. Let's pray today. Lass uns beten. Lord, give us a confession. Herr, gib uns ein gutes Bekenntnis. Speak words to me right now. Sprich Worte zu mir. Let's just think about that for a moment. Denk mal ein bisschen drüber nach.